Mit solchen Ansagen, aber auch mit Memes, satirischen Fotomontagen, könne man heute ähnliche Wirkungen erzielen wie vor der Französischen Revolution mit den Libellen. Zitat: Man kann das, was die Memes heute tun, nämlich Ridikulisierung, die, man gestatte den Ausdruck, gnadenlose Verarschung der schrecklichen Vier, Habeck, Baerbock, Faeser und Co., auch mit der Desakralisation der französischen Libelle vergleichen. Zitat Ende. Martin Sellner sagt hier ziemlich genau, was er vorhat. Unter Ausnutzung von Algorithmen, mit einer Flut verächtlich machender TikTok-Videos, durch Hetze und Falschnachrichten die politische Klasse und damit das politische System der Bundesrepublik zu delegitimieren und letztendlich zu stürzen. Sellner zeigt sich in Schnellroda siegessicher. Zitat: Und auch ein Regime-Change von rechts wird ohne Handys nicht möglich sein. Ein 7-Sekunden-Video mit Auflösung 300x200 von einer Afrikanerin, die sich in einer Telefonzelle erleichtert, keine Erfindung, gibt es wirklich, wiegt wahrscheinlich den propagandistischen Effekt von 4 Tatortproduktionen und 2 Konzerten gegen rechts auf. Das ist ein Abnutzungskrieg, den der Gegner langfristig nicht gewinnen kann, beziehungsweise den wir, wenn wir ihn richtig spielen, gewinnen können. Zitat Ende. Tech-Unternehmer Christoph Mause aus Düsseldorf schätzt die Aussagen von Sellner und Ahrens folgendermaßen ein. Sellner begreift Social Media als Propagandawaffe in einem Infowar. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns hier nicht in einer gesellschaftlichen Diskussion oder einer politischen Auseinandersetzung befinden, sondern tatsächlich in einem Krieg. Und es kommt hinzu, dass die Verbündeten auf Seiten des Feindes größer sind, als wir wahrscheinlich annehmen und beweisen können. Ohne neurechte Medienprofis wie Sellner und Ahrens würde die AfD nicht anders dastehen als alle anderen Parteien. Die beiden hätten sehr gut verstanden, wie soziale Plattformen funktionieren und wie sie für ihre eigenen propagandistischen Zwecke genutzt werden können, sagt der Unternehmer aus Düsseldorf. Das System von TikTok und seinen Algorithmen funktioniere aber mit aufmerksamkeitsstarken, polarisierenden und populistischen Inhalten viel besser als mit Filmen mit argumentativer politischer Auseinandersetzung. Der Spiegel schrieb dazu am 11. März 2024, es gibt eine Wesensverwandtschaft zwischen den Erfolgskriterien des Algorithmus und des Populismus. Für den Unternehmer Mause habe TikTok nur das übernommen und perfektioniert, was vorher die US-Unternehmen Google oder Meta mit Instagram und Facebook, Snapchat und vor allem Twitter oder jetzt X entwickelt hätten, die algorithmische Ausspielung von Content, nur eben mit gewissen Unterschieden. Damit sei die Büchse der Pandora geöffnet. Doch die liberalen Demokratien müssen sich gegenüber diesen propagandistischen Angriffen nicht wehrlos zeigen. Bisher würden die gesetzgeberischen Maßnahmen eher auf den Inhalt zielen, wie Meldeverfahren für Hassreden, so Mause, aber viel wichtiger sei, dass das algorithmische Ausspielen von Inhalten sehr eng reguliert werde. Dafür gibt es Vorschläge. Entweder beschränke man das Ausspielen von Inhalten auf Menschen, denen man tatsächlich folgt, also die aktiv wünschen, Informationen geteilt zu bekommen, oder aber die User müssten erst zustimmen, ob sie bestimmte Inhalte gezeigt bekommen wollen. Die Forderung nach Regulierung von TikTok oder anderen Medien wird von rechten Ideologen oft als Angriff auf die Meinungsfreiheit gesehen. Dagegen kontert der Tech-Unternehmer aus Düsseldorf: Es ist wichtig zu verstehen, dass es in unserer Demokratie zwar eine Redefreiheit, aber keine algorithmische Verbreitungsfreiheit gibt.